Und er soll Ihnen einen ordentlichen Whisky vorsetzen. Zum Dank. Vielen Dank, Madame. An der Theke standen nur noch drei Männer. Romilly Foster, der Koloss, hochrot wie ein alkoholisierter Sonnenuntergang. Links von ihm ein kleiner Mann, den nur eine Schwerkraftsungesetzlichkeit noch aufrecht stehen ließ. Rechts ein dunkler, düster blickender Typ, dem man von Weitem schon den Kommisshengst ansah. Einen, den man im Krieg ganz gern neben sich hat, der aber nicht heimisch werden will in friedlicheren Zeiten. Romilly Foster erspähte mich sofort. Ach, an meine Brust, mein Freund! Sie fallen in die Wüste meines Lebens mit der Herrlichkeit von Manna. Ich falle in diese Kneipe mit der Absicht, einen ordentlichen Whisky zu kassieren. Dafür, dass ich Eugene McInnes' Tante sicher nach Hause geleitet habe. Eugene, einen Whisky und einen frischen Humpen für mich zur Feier der Stunde. Sofort, Sir. Ach, den ganzen Abend, Gardiner, werfe ich schon Perlen vor die Säue. Verschwende meinen Witz an diese Gartenzwerge. Bin kein Zwerg, nicht. Ach, lohnt mich hinzu. Herrn Gardiner, für eine kurze Stunde habe ich ihn herausgezogen aus seinen Niederungen, in die zurückzukehren zu Geschnarche und Gefurze schon wieder sein ganzes Trachten ist. Lass ich mir nicht gefallen. Und die schwarze Kreatur zu meiner Rechten ist Biddle Williams, den ich um mich dulde, weil es meinem Ego wohltut, einen Hund zu haben, der alle anfletscht, nur mich nicht.